Упражнение 3, страница 82. Will Peter ein Geschenk für Marie kaufen? Will er Marie einen Kleiderstoff kaufen? Wird Peter einen Kleiderstoff allein kaufen? Weiß Peter, welche Farbe Marie gern hat? Ist Marie eine Brünette? Wird ihr der Kleiderstoff in Rosa gut stehen?